Lektion 1 Übung N B Beispiel Haben Sie noch einen Schutzhelm? Nein, ich habe keinen mehr. Nein, ich habe keinen mehr. Nein, ich habe keinen mehr. Bitte beginnen Sie. Haben Sie noch einen Schutzhelm? Nein, ich habe keinen mehr. Haben Sie noch einen Prospekt? Nein, ich habe keinen mehr. Haben Sie noch eine Tragetasche? Nein, ich habe keine mehr. Haben Sie noch ein Brötchen? Nein, ich habe keins mehr. Haben Sie noch eine Karte? Nein, ich habe keine mehr. Haben Sie noch Unterlagen? Nein, ich habe keine mehr. Haben Sie noch ein Glas? Nein, ich habe keins mehr. Haben Sie noch einen Platz? Nein, ich habe keinen mehr. Haben Sie noch Kaffee? Nein, ich habe keinen mehr. Danke.